jetzt froh und frei dahin. Die Lüfte wehen wieder linde, und Moos und Gras wird neu und grün. Traurigem Gemüte tritt ich wie sonst zu deiner Flut. Der Erde allgemeine Blüte kommt meinem Herzen nicht zu. Nicht so gut. Hier treiben immer gleiche Winde, kein Hoffen kommt in meinen Sinn. Dass ich hier ein Blümchen finde, blau, wie sie dir Erinnerung blühen, blau. Traurigem Gemüte tritt ich wie sonst zu deiner Flut. Der Erde allgemeine Blüte kommt meinem Herzen nicht zu.